Impuls. Wer sich nicht selbst verantwortlich gezeigt hat, ist mir suspekt. Gedanke. Das Wesen des Menschen ist mal aufgefaltet und mal eingefaltet. Mitunter faltet man uns zusammen und stellt uns in den Senkel. Was dann geschieht, wird von den Menschen als rechtens angesehen. Sie freuen sich darüber. Impuls. Das Handeln eines Menschen kann erkannt werden. Was er getan hat, sollte man an seinen Werken ablesen. Der Impuls, der von uns ausgeht, sollte in Ordnung sein.